erst derweil schon viele versucht haben, die Ereignisse aufzuschreiben, die sich bei uns ereignet haben und die wir für wahr halten, zweiter so wie es uns die ersten Augenzeugen und Diener der Botschaft erzählt haben, dritter habe auch ich mich entschieden, alles von Anfang an genau zu untersuchen und es für dich, hochgeehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, vierter damit du sicher sein kannst, dass die Dinge, die du gelernt hast, wahr sind. Fünfter, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und stammte aus der Familie Aarons. Sechster, beide lebten gerecht vor Gott und hielten alle Gebote und Regeln des Herrn tadellos ein. Siebter, sie hatten jedoch keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide schon sehr alt waren. Achter, es geschah, dass Zacharias seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Neunter, nach dem Brauch der Priester wurde er durch das Los ausgewählt, Weihrauch zu opfern und dafür den Tempel des Herrn zu betreten. Zehnter, während der Weihrauchopferstunde betete die ganze Volksmenge draußen. Elfter, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der rechts vom Weihrauchaltar stand. Zwölfter, als Zacharias den Engel sah, erschrak er sehr und bekam Angst. 13. Der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet wurde erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. 14. Du wirst große Freude haben, und viele Menschen werden sich über seine Geburt freuen. 15. Denn er wird vor dem Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere starke Getränke trinken und schon von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. 16. Er wird viele Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. 17. Er wird dem Herrn vorausgehen, mit dem Geist und der Kraft des Elias. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern zurückführen und die Ungehorsamen zur Denkweise der Gerechten, damit er dem Herrn ein vorbereitetes Volk schafft. 18. Zacharias fragte den Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin alt, und meine Frau ist auch schon alt. 19. Der Engel antwortete ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich wurde gesandt, um mit dir zu sprechen und dir diese gute Nachricht zu bringen. 20. Und sieh, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis dies alles geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Diese Worte werden sich aber zur richtigen Zeit erfüllen. 21. Das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. 22. Als er herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Sie verstanden, dass er eine Vision im Tempel gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen und blieb stumm. 23. Nachdem seine Dienstzeit beendet war, ging er nach Hause. 24. Danach wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie blieb 5 Monate lang zu Hause und sagte, 25. So hat der Herr mir geholfen, indem er meine Schande unter den Menschen weggenommen hat. 26. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth gesandt, 27. zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef verlobt war, der aus dem Haus David stammte. Die Jungfrau hieß Maria. 28. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir. 29. Maria erschrak über diese Worte und überlegte, was dieser Gruß bedeuten könnte. 30. Der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. 31. Sie, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. 32. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 33. und er wird für immer König über das Haus Jakob sein. Sein Königreich wird kein Ende haben. 34. Maria fragte den Engel, wie soll das geschehen, da ich noch keinen Mann kenne? 35. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das geboren wird, heilig und Sohn Gottes genannt werden. 36. Und sie, auch deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem Alter schwanger geworden und ist jetzt im 6. Monat, obwohl man sie unfruchtbar nannte. 37. Denn für Gott ist nichts unmöglich. 38. Maria sagte, ich bin die Dienerin des Herrn. Es soll mit mir geschehen, wie du es gesagt hast. Danach verließ der Engel sie. 39. In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in das Gebirge zu einer Stadt in Judä. 40. Sie ging in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. 41. Als Elisabeth Marias Gruß hörte, bewegte sich das Kind in ihrem Bauch. 42. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. 43. Warum geschieht mir die Ehre, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 44. Denn sie, als ich deinen Gruß hörte, bewegte sich das Kind in meinem Bauch vor Freude. 45. Glücklich ist, wer geglaubt hat, dass sich erfüllen wird, was der Herr ihr gesagt hat. 46. Maria sagte, es war in den Tagen von Herodes, dem König von Judä, ein Priester namens Zacharias aus der Priestergruppe Abja. Er hatte eine Frau namens Elisabeth, die aus der Familie Aaron stammte. 47. Meine Seele preist den Herrn, 48. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, weil er die geringe Stellung seiner Dienerin beachtet hat. Denn von nun an werden mich alle Generationen glücklich nennen, 49. Weil der Mächtige Großes an mir getan hat. Und sein Name ist heilig. 50. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation für alle, die ihn fürchten. 51. Er hat seine Macht gezeigt. Er hat die zerstreut, die in ihrem Herzen stolz sind. 52. Er hat Mächtige von ihren Thronen gestürzt und Niedrige erhöht. 53. Hungernde hat er mit Gutem gesättigt und Reiche mit leeren Händen weggeschickt. 54. Er hat sich seines Dieners Israel angenommen, um sich an seine Barmherzigkeit zu erinnern. 55. So wie er es unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen, für immer versprochen hat. 56. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. 57. Als für Elisabeth die Zeit der Geburt gekommen war, brachte sie einen Sohn zur Welt. 58. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr ihr große Barmherzigkeit erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. 59. Am 8. Tag kamen sie, um den Jungen zu beschneiden, und wollten ihn nach seinem Vater Zacharias nennen. 60. Aber seine Mutter antwortete, nein, er soll Johannes heißen. 61. Sie sagten zu ihr, niemand in deiner Familie trägt diesen Namen. 62. Dann gaben sie dem Vater Zeichen, um zu fragen, wie er ihn nennen wollte. 63. Er bat um eine Schreibtafel und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Alle waren erstaunt. 64. Sofort konnte er wieder sprechen und lobte Gott. 65. Alle Nachbarn bekamen Angst, und im ganzen Bergland Judäas sprach man über diese Ereignisse. 66. Alle, die es hörten, dachten darüber nach und fragten, was wird aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. 67. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und sprach eine Prophezeiung. 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung gebracht. 69. Er hat uns einen mächtigen Retter im Haus seines Dieners David gesandt, 70. so wie er es durch seine heiligen Propheten von alters her gesagt hat, 71. dass wir von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, gerettet werden, 72. damit er unseren Vätern Barmherzigkeit erweist und sich an seinen heiligen Bund erinnert, 73. den er unserem Vater Abraham mit einem Eid versprochen hat, 74. uns zu ermöglichen, dass wir ohne Furcht aus der Hand unserer Feinde befreit werden, 75. und ihm alle unsere Tage in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen können. 76. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst dem Herrn vorausgehen, um seine Wege vorzubereiten, 77. und seinem Volk die Erkenntnis der Rettung durch die Vergebung ihrer Sünden zu bringen. 78. Dies geschieht durch die tiefe Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns das Licht aus der Höhe besuchen wird, 79. um denen zu leuchten, die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen, und um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu lenken. 80. Der Junge wuchs heran und wurde im Geist stark. Er lebte in der Wüste, bis er sich Israel zeigte.